الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيمت من عند الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الشكاية أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخن هويت فايت إن شاء الله mit dem 112. Kapitel, Hadith Nummer 297. Überlieferungen, wonach sie den Ghusl nach der Menstruation durchführen soll. Sie, dieses Personalpronomen, bezieht sich auf die Mustahada, wie in den letzten Unterrichten auch. Abu Thabit al-Ansari berichtet, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Mustahada sagte, sie soll das Salah während ihrer Periode unterlassen. Danach soll sie den Ghusl vollziehen, das Salah verrichten und vor jedem Salah den Wudu durchführen. Abu Dawud sagte, der Überlieferer Uthman fügte hinzu, sie kann dann fasten und beten. Aus dieser Überlieferung ergibt sich, dass wir eine Frau haben, eine Mustahada haben, die unterscheiden kann zwischen dem Hayd und der Istihada. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass sie während ihrer Periode ihre Gebete unterlassen soll und danach den Ghusl vollziehen soll. Nur ist das jetzt eine Mu'tada, die eine gewöhnliche Menstruationsperiode hat, oder ist es eine Mumayyiza? Das ergibt sich aus dieser Überlieferung nicht. Wie dem auch sei, es bedeutet, dass sie, obwohl sie blutet, gesetzlich gesehen nach dem Ghusl beten darf und sich als rein betrachtet, obwohl sie weiterhin blutet, aber dieses Blut ist eben Istihada und kein Hayd. Und dass sie vor jedem Salah den Wudu vollziehen soll, ist eben, weil der Wudu ungültig wird. Und einer der sogenannten Nawaqid, Plural von Naqid, des Wudu, das heißt das, was den Wudu ungültig macht, ist eben, dass Najasa aus den Geschlechtsorganen austritt, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, unter anderem abgeleitet aus diesen Überlieferungen. Aisha sagte, radiallahu anha, Fatima, die Tochter von Abu Hubeish, ging zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann erzählte Uthman ibn Abi Shayba ihren Fall, das heißt der Überlieferer erzählte ihren Fall. Dabei sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann vollzieh den Ghusl und den Wudu vor jedem Salah. Man könnte es auch anders übersetzen, dann vollziehe, und dann wird es auch vielleicht deutlicher, dann vollziehe den Ghusl, Punkt, und danach den Wudu vor jedem Salah. Und dann stimmt es auch überein mit der Überlieferung, die wir gerade eben gelesen haben, da der Ghusl nicht vor jedem Salah durchgeführt werden muss, im Gegensatz zum Wudu. Allahu a'lam. Aisha radiallahu anha sagt über die Mustahada, sie muss den Ghusl einmal vollziehen und danach jeweils den Wudu für jedes Salah, bis sie ihre Periode wieder bekommt. Diese Überlieferung stimmt überein mit dem, was wir vorhin gesehen haben. Und in der Regel, wenn es heißt bis, das heißt, wenn eine Grenze angegeben wird, dann gilt grundsätzlich, dass das, was über die Grenze hinausschießt, einem anderen Hukum unterworfen ist, als dem, was vorher der Fall ist. Das heißt also, in diesem Fall heißt es, sie soll den Ghusl vollziehen, dann den Wudu für jedes Salah, bis sie ihre Periode bekommt. Danach ändert sich der Hukum, weil danach darf sie nicht mehr beten, darf sie nicht mehr fasten und es würde auch nicht angenommen werden. Und deswegen braucht sie auch keinen Ghusl vollziehen, kein Wudu vollziehen. Al-A'mash überlief, der nächste Hadith ist inhaltlich derselbe, nur mit einem anderen Isnad. Deswegen hat der Übersetzer sich das gespart, das zu übersetzen. Und da sowieso für uns im deutschsprachigen Bereich die Überlieferungsketten keine wirklich große Rolle spielen, heißt es öfter in der Übersetzung, siehe vorigen Hadith allerdings mit anderem Isnad oder derselbe Hadith allerdings mit anderem Isnad. Isnad ist die Überlieferungskette. Isnad und Sanad ist hier dasselbe. Al-A'mash, rahimahullah ta'ala, überlieferte den ersten Teil als Aussage des Propheten, als Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt als Marfu'. Das ist eine Definition unter den Hadith gelehrt. Wenn sie sagen Marfu', das heißt hochgehoben oder erhoben, damit meint man eben, dass eine Aussage ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das heißt, die Aussage, die wir vorhin gehört haben, als Aussage von Aisha, überliefert er als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist manchmal natürlich ein Problem, bei uns ist in diesem Fall nicht, weil es ist ja nicht dasselbe von der Beweiskraft her, ob es der Prophet gesagt hat oder irgendjemand, der nach ihm gekommen ist. Al-A'masch überlieferte den ersten Teil als Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und leugnete, dass darin der Wudu vor jedem Salah vorkomme. Was auf die Unauthentizität der Überlieferung von Habib hinweist, ist, dass Az-Zuhri über Urwa, über Aisha Folgendes überliefert: Sie vollzog den Ghusl dann vor jedem Salah. Das heißt, er weckt hier Überlieferungen gegeneinander ab, die vorigen, die wir gesehen haben, mit der jetzigen. Und wir haben ja letztes Mal habe ich schon darauf hingewiesen, dass eine Art, wie man Hadith voneinander unterscheidet, also die authentischen von den nicht authentischen oder von dem, was eher gesagt worden ist, von dem, was eher nicht gesagt worden ist, eben durch Vergleichen der verschiedenen Überlieferungstexte. Sie vollzog den Ghusl vor jedem Salah. Dies sagte sie in Bezug auf die Mustahada. Abu al-Yaqdan überliefert es auch über Adi ibn Abi Thabit, über Ali radiallahu anhu und Ammar, der Mola von den Banu Hashim, überliefert dies über Ibn Abbas. Wir haben schon im letzten Unterricht uns angeschaut, dass manche Sahabiyat, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, den Ghusl vor jedem Salah vollzogen haben, aufgrund des Istihada. Aber wir haben gesagt, das ist die bessere Empfehlung gewesen seitens des Propheten, aus dem langen Hadith von Hamna, vom letzten Mal, vielleicht euch erinnern, hat der Prophet ihr zwei Vorschläge gemacht. Ja? Und der eine Vorschlag war eben, den Ghusl einmal im Monat zu vollziehen und dann den Wudu für jedes Salah. Und der andere Vorschlag war, dass sie eben die Gebete dem Anschein nach zusammenfassen soll, Dhuhr und Asr auf der einen Seite und Maghrib und Isha auf der anderen Seite und jeweils vorher den Ghusl zu vollziehen. Und das weist darauf hin, dass das Vollziehen des Ghusl besser ist und vollkommener ist für den Fall der Mustahada. Und deswegen haben manche Sahabiyat auch den Ghusl dann vor jedem der fünf Gebete vollzogen, ohne sie dem Anschein nach zusammenzufassen. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, vollziehe den Wudu vor jedem Salah. Jetzt hat er begonnen, rahimahullah ta'ala, wie wir ihn kennen, ne, Abu Dawud, mit den Mawquf-Überlieferungen nach dem Marfu'. Qamir berichtet, dass Aisha radiallahu anha sagte, sie muss den Ghusl einmal pro Tag vollziehen. Das ist eine weitere Ansicht. Das ist eine weitere Ansicht, aber man muss auch das nicht so übersetzen, wie es übersetzt wurde. Man könnte auch übersetzen, also wortwörtlich heißt Taghsilu kulla yawmin marra. Sie vollzieht den Ghusl jeden Tag einmal. So heißt es wortwörtlich. Natürlich denkt man in erster Linie, dass es verpflichtend nach ihrer Ansicht ist. Aber es kann auch ein Mittelweg sein zwischen dem, was manche gemacht haben vor jedem Salah und dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der ersten Version bei Hamna empfohlen hat oder vorgeschlagen hat. War letztendlich, wie ihr seht, läuft es darauf hinaus, dass man sicher ein Salah verrichten möchte und man auf jeden Fall und dieses Gebet gültig ist. Ja. Das ist letztendlich das Ziel. Und deswegen, natürlich, wenn du vor jedem Salat einen Ghusl vollzogen hast, ist die Wahrscheinlichkeit dann gleich null, dass du beten musst und im Zustand des großen Hadath betest. Weil sie ja ständig blutet, das ist ja das Problem. Also, weil letztendlich, wenn eine Frau ständig blutet, dann weißt du ja nicht, in welchem Moment jetzt plötzlich, also es ist nicht so einfach manchmal zu wissen, in welchem Moment jetzt der Haid anfängt, in welchem Moment der Haid aufhört. Und damit das eben, damit sie nicht aus Versehen betet, ohne Tahara, ist am idealsten, wenn sie vor jedem Salat, das sie verrichten, Ghusl vollzieht. Als Zubayr ibn al-Awwam, rahimahullah, wa radiallahu anhu, sagte, die Mustahada muss den Wudu vor jedem Salat durchführen. Hier ist es wohl eindeutig mit muss zu übersetzen, weil weil dadurch ja der Wudu ungültig wird, auch im Falle dieser krankhaften Blutung. Abu Dawud sagte, diese Hadithe sind alle da'if, bis auf den von Qamir, Ammar, dem Maula von den Banu Hashim und dem Hadith von Hisham ibn Urwa über seinen Vater. Über Ibn Abbas ist die Version mit dem Ghusl bekannt. Überlieferungen, das nächste Kapitel ist nicht nummeriert, deswegen wurde es auch in der Übersetzung nicht nummeriert. Ja, der Sinn davon, natürlich wäre es besser, wenn es nummeriert ist, aber wenn man es dann mal mit der Originalversion vergleichen möchte, hat man ein Problem. Deswegen wurde dann in diesem Fall die Nummerierung weggelassen. Kann sein, du möchtest mal nachschauen, wie es im arabischen Original. Obwohl, Alhamdulillah, hier in der deutschen Übersetzung steht das Arabisch immer daneben. Okay? Aber manchmal möchte man vielleicht nochmal zurückführen. Dann hat man ein. طيب, Überlieferungen, wonach die Mustahada den Ghusl von Dhuhr zu Dhuhr durchführen muss. Das möchte ich kurz erklären, was das Problem an diesem Kapitel ist. Im Arabischen, das Wort Dhuhr besteht aus drei Buchstaben. Wa, Ha und Ra. Okay? Dhuhr. Wa, Ha und Ra. Der erste Buchstabe, Wa, sieht aus wie ein Ta, nur mit Punkt. Okay? Sieht aus wie ein Wa, nur mit Punkt. Wenn ich den Punkt weglasse, dann heißt es nicht Dhuhr, sondern Dhuhr. Dann heißt es Dhuhr. Okay? Und das war das vorige Kapitel. Das Kapitel vorher hieß auf Arabisch Min Dhuhrin ila Dhuhr. Das heißt, von Dhuhr zu Dhuhr soll den Ghusl vollziehen. Was heißt Dhuhr? Dhuhr heißt Reinheit. Kommt vom Wort Tahara. Das heißt, sie soll von Reinheit zu Reinheit. Das heißt, einmal im Monat, immer wenn ihre Periode zu Ende ist und sie rein geworden ist, soll den Ghusl vollziehen. Tamam? Wenn ich einen Punkt hinmache, heißt es von Dhuhr zu Dhuhr. Das heißt also von Mittag zu Mittag. Was heißt das also? Einmal pro Tag. Okay? Und die Frage ist eben, wie ist die Überlieferung richtig? Und das ist, Sachen sind manchmal sind so, dass die Überlieferung gibt es, aber es kann auch manchmal sein, dass es Überlieferungsfehler sind, dem ein Punkt hinzugefügt wurde oder ein Punkt stattdessen weggelassen wurde. Okay? Und wie weiß man das? Natürlich, indem man vergleicht. Ja? Was zum Beispiel dafür spricht, dass es ein Fehler ist, ist die Ähnlichkeit des Wortes und so weiter. Okay? Aber was wiederum dagegen spricht, dass es ein Fehler ist, ist, dass es ja tatsächlich Ansichten gibt, die besagen, man soll einmal pro Tag den Ghusl vollziehen, wie Aisha gesagt hat, تَغْسِلُوا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّ. Jeden Tag macht den Ghusl einmal. Ja, das hat dann nichts mit diesem Fehler zu tun, wenn es ein Überlieferungsfehler wäre. Ja. Das nennt man Tashif, sowas gibt es in den Überlieferungen der Hadithe. Wie erkennt man sie? Durch Vergleichen natürlich. Ja. Durch Vergleichen. Aber man darf nicht zu voreilig sein. Nicht immer, wenn es so aussieht, als wäre es einer, ist es auch wirklich einer. Weil unabhängig von der gesamten Sache, die ich gerade eben gesagt habe, ist es ja so, was ist besser, was ist sicherer? Einmal im Monat den Ghusl zu vollziehen, oder einmal pro Tag. Ja, sicherlich einmal pro Tag. Was ist besser, einmal pro Tag oder dreimal pro Tag, wie der zweiten Version von Hamna, radiallahu anhu. Natürlich dreimal pro Tag. Was ist noch besser, vor jedem Salah, hat er auch gesagt, er hat ja quasi gesagt, vor jedem Salah dadurch, weil da hat sie ja nur die Gebete dem Anschein nach zusammengefasst, okay, in der zweiten Version von Hamna, radiallahu anhu. Das heißt also, letztendlich, am sichersten ist es, dass bevor du ein Fard-Salah machst als Mustahada, dass du den Ghusl vollziehst. Deswegen ist es jetzt nicht so entscheidend, ob jetzt diese Überlieferung, ist, ob das jetzt tatsächlich Dhuhr bis Dhuhr oder Dhuhr bis Dhuhr, ist nicht so entscheidend. Schauen wir uns die Überlieferung an, die Abu Dawud rahimahullah ta'ala in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, wurde gefragt, wann die Mustahada den Ghusl durchführen soll. Er sagte, sie führt ihn von Dhuhr zu Dhuhr durch und den Wudu vor jedem Salah. wenn zu viel Blut austritt, dann soll sie ein Stück Stoff anbringen. Das ist jetzt der erste Hadith diesbezüglich. Ein Hadith, taban, maqtu', ja, weil Sa'id Musayyib war von den Tabi'in, nicht von den Sahaba. Da hat man maqtu'-Überlieferung. Alle Überlieferungen, die nach den Sahaba kommen, man maqtu'. Egal wie weit es dann nach unten weitergeht. Nächste Überlieferung über Anas, radiallahu anhu. Abu Dawud sagte, es ist auch über Ibn Umar und Anas ibn Malik überliefert, dass sie den Ghusl von Dhuhr zu Dhuhr durchführen muss. Okay? Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Überlieferungen, die alle dasselbe besagen. Taban, warum Dhuhr? Warum sagen sie von Dhuhr zu Dhuhr? Warum sagen sie nicht von Fajr zu Fajr? Zum Maghrib zu Maghrib? Isha zu Isha? Das hängt damit zusammen, weil das erste Salat, das Jibril a.s. mit dem Propheten gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam, bei der Kaaba, war das Dhuhr-Gebet. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass das Dhuhr-Gebet das erste Verses Gebet ist. Also Nummer 1 zählen. Okay? Weil normalerweise Fajr ist das erste Gebet, was wir verrichten morgens. Tamam? Aber das erste, das er verrichtet hat, ist das Dhuhr-Gebet. Und deswegen zählen viele mit Nummer 1. Da unterscheiden sich die Geister, wie man dann letztendlich zählt. Weil auf der anderen Seite haben wir dann im Koran As-Salat al-Wusta, das mittlere Gebet. Und die Frage, was ist das mittlere Gebet? Da gibt es 5 Ansichten darüber. Die stärkste davon ist, dass es das Asr-Gebet ist. Die stärkste ist, dass es das Asr-Gebet ist. Und dementsprechend würde man mit dem Fajr als Nummer 1 zählen. Aber es ist auch eine relative Sache. Es gibt Menschen, die machen die Nacht durch, dann schlafen sie und dann wachen sie zum Dhuhr auf. Auf jeden Fall, hier geht es einfach darum, dass man am Anfang des Tages, man könnte auch sagen, das erste Gebet am helllichten Tag. Erste Gebet am helllichten Tag. Weil das Fajr-Gebet ist ja sahih, mit der Fajr-Zeit beginnt zwar der neue Tag, der neue Tag beginnt mit dem Sonnenuntergang, okay? Aber das erste Gebet am helllichten Tag ist das Dhuhr-Gebet. Dasselbe ist über, das heißt das mit Dhuhr bis Dhuhr, dasselbe ist über Aisha überliefert, nur dass der Überlieferer Dawud von jedem Tag sprach. Das haben wir vorhin schon gehört. Über Al-Hasan, rahimahullah, im Hadith von Asim, das heißt der vorige Überlieferung, das heißt über Aisha, heißt es auch zu jedem Dhuhr. Dies ist auch die Ansicht von Salim ibn Abdullah, Al-Hasan und Ata. Abu Dawud sagte, Malik sagte, rahimahullah, der Malik ibn Anas, ich denke, dass mit dem Hadith von Ibn al-Musayyib nicht von Dhuhr zu Dhuhr gemeint ist, sondern von Dhuhr zu Dhuhr. Das habe ich vorhin erklärt, richtig? Mit dem Punkt oder ohne Punkt. Er sagte weiter, der Imam, es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Leute haben es versehentlich verändert und von Dhuhr zu Dhuhr gesagt. Dann Miswar ibn Abd al-Malik ibn Sa'id ibn Abd al-Rahman ibn Yarbu' sagt darin von Dhuhr zu Dhuhr, die Leute haben dann daraus von Dhuhr zu Dhuhr gemacht. Und deswegen es kann sein, dass manche Ansichten darauf aufgebaut sind. Aber wie gesagt, was dagegen spricht, also das heißt, warum gibt es die Ansicht überhaupt? Vielleicht aufgrund eines Überlieferungsfehlers. Aber was dagegen spricht, sind die anderen Überlieferungen, die nicht dieses problematische Wort, sage ich mal, drin haben. Was auch wieder dagegen spricht, ist, dass von dieser Sache kann man nicht ausgehen. Also die Grundlage ist nicht, dass es falsch ist. Die Grundlage ist, dass es richtig ist. Und wer sagt, dass es eine falsche Überlieferung ist, er muss uns beweisen, wieso. Okay? Die Ähnlichkeit des Schriftbildes ist eine Sache, aber nicht alles wird schriftlich überliefert. Es gibt auch die mündliche Überlieferung. Und dann kommt noch hinzu, wie wir gesagt haben, dass problematisch ist es nur, wenn jemand das verpflichtend macht. Ja, aber das wäre dann auch, kann man sagen, falsch, weil der Prophet a.s.w. in den Hadithen das nicht verpflichtend gemacht hat und er ja die Wahl gegeben hat. Deswegen, selbst wenn es die Überlieferung alle nicht gäbe, weder Dhuhr bis Dhuhr noch Dhuhr bis Dhuhr, könnten wir immer noch sagen, einmal pro Tag ist besser als einmal im Monat. und vor jedem Salah ist noch besser als nur einmal pro Monat. Entschuldigung, einmal pro Tag ist besser als einmal pro Monat und vor jedem Salah ist noch besser als nur einmal pro Tag. Klar, 113. Überlieferungen, wonach sie den Rusl einmal täglich durchführt, jedoch nicht zu Dhuhr. Auch wenn sie unauthentisch ist, Ali radiallahu anhu sagte, wenn die Periode im Mustahada vorbei ist, soll sie den Rusl einmal täglich vollziehen und ein Stück Wolle mit Fett und Öl verwenden. Also das, was wir vorhin gehört haben über Aisha radiallahu anha und andere, stärkt, dass diese Überlieferung so gemeint ist, von Dhuhr bis Dhuhr, oder dass es da praktisch täglich damit gemeint ist, und das andere von Dhuhr zu Dhuhr, das heißt einmal im Monat. 114. Überlieferung, wonach sie den Rusl während der Menstruationstage durchzuführen hat. Al-Qasim ibn Muhammad, das ist der Enkel von Abu Bakr, Al-Qasim ibn Muhammad sagt über die Mustahada, sie unterlässt das Salat, wenn sie ihre Tage hat. Danach vollzieht sie den Rusl und betet. Dann vollzieht sie den Rusl noch einmal während der Menstruationstage. Und diese Sache ist unklar, warum sie während der Menstruationstage den Rusl vollziehen soll, weil sie sowieso dadurch kein Gebet verrichten kann. Wallahu a'lam. 115. Überlieferung, wonach sie den Rusl vor jedem Salah durchzuführen hat. Fatima, die Tochter von Abu Hubaysh, sagte, ich litt unter Istihada. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, wenn es sich um Menstruationsblut handelt, ist es bekanntlich schwarz. Wenn dies der Fall ist, dann halte dich vom Salah fern. Ist dies nicht der Fall, dann verrichte den Wudu und bete. Taban, diese Überlieferung kennen wir, glaube ich, schon. Deswegen kann es sein, dass es sich um eine Wiederholung handelt. Aber entscheidend ist, im Arabischen heißt es hier, فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفْ. Das heißt, wenn es sich um Menstruationsblut handelt, ist es bekanntlich schwarz. Das bedeutet für uns, die Hujja der Mehrheit der Ulama, rahimallah, die sagen, dass die Eigenschaften des Blutes ein Argument sind zum Unterscheiden zwischen Haid und Istihada. Nicht alle Ulama sind dieser Ansicht, aber das ist ein Argument. Und zweitens, Yu'raf heißt bekanntlich, aber man kann auch übersetzen, riecht entsprechend oder hat seinen eigenen Geruch. Ja? Und das wäre ein Argument sozusagen einmal für das Unterscheidungskriterium des Geruches. Ja, dass man, es gibt die Dickflüssigkeit, es gibt die Farbe, es gibt den Schmerz, es gibt eben auch den Geruch und die Menge. Ja, das sind alles Unterscheidungskriterien, wie man unterscheiden kann zwischen dem einen und dem anderen. Für diese Frau, die man Mumayyiza nennt, das heißt, die hat keine bestimmte Ada, das heißt feste Zahl an Tagen, sondern sie unterscheidet das anhand der Eigenschaften. Wenn dies der Fall ist, dann halte dich vom Salah fern. Ist dies nicht der Fall, dann verrichte den Wudu und bete. 116. Überlieferungen, wonach sie den Wudu nur bei Hadath erneuern muss. Habiba, die Tochter von Jahsh, litt an Istihada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete ihr an, an den Tagen ihrer Periode abzuwarten. Dann sollte sie den Rusl durchführen und beten. Wenn sie hiernach etwas austreten sah, soll sie den Wudu durchführen und beten. طيب. Was ist Hadath? Hadath normalerweise, auf Arabisch Hadath heißt Ereignis. Das heißt, wenn etwas passiert ist. Was meint man damit? Man meint damit normalerweise Wind lassen. Wind lassen, die Darmluft, wenn sie dem Körper entweicht, führt unter Beeinkunft der Ulama zur Ungültigkeit des Wudu. Jetzt gibt es Dinge, die den gleichen Hukm erhalten, wie zum Beispiel Urin, wie zum Beispiel Stuhl. Das ist auch gemäß Ijma'. Und dann gibt es Dinge, über die sich die Gelehrten unterschiedlicher und uneinig sind, wie zum Beispiel Bluten allgemein oder auch das Anfassen einer Frau oder der Schlaf. Manche unterscheiden die Position des Schlafes, ja, und die Intensität des Schlafes und so weiter. Das heißt, es gibt Dinge, über die sich die Gelehrten rahimahullah ta'ala uneinig sind, ob sie genauso behandelt werden wie der bekannte Hadath, wie in diesen Überlieferungen. Hadath gemeint, ob es auch behandelt wird wie diejenigen Dinge, die den Wudu ungültig machen. Tamam? Und diese Überlieferung sagt jetzt aus, dass eine Frau, wenn sie unter Istihada leidet, dann ist sie eigentlich ständig der Sache ausgesetzt, dass ihr Wudu ungültig wird. Wie soll sie also beten? Sie kann ja nicht den Wudu vollziehen und dann beten, weil dann würde immer noch der Wudu ungültig werden, weil er ständig ungültig wird. Und deswegen, gesetzlich gesehen, wird sie als rein definiert, bis sie etwas tut, was den Hadath, ihre Reinheit wieder zerstört, sage ich mal, oder ihre Reinheit beseitigt, sie wieder unrein macht. Ja? Das heißt in anderen Worten, das Blut, was austritt, was normalerweise zum Hadath führt, zur Ungültigkeit des Wudu führt, ist nicht mehr Grund dafür, dass dieser Wudu ungültig wird. Und das Gleiche gilt für auch eine Person, die ihren Urin nicht halten kann, inkontinent ist. Ja? Das heißt, diese Person, sie vollzieht den Wudu und sie betet, selbst wenn etwas austreten würde, würden wir immer noch sagen, sie ist Tahir. Tamam? Noch einmal die Überlieferung. Habiba, die Tochter von Jahsch, litt an Istihada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete ihr an, an den Tagen ihrer Periode abzuwarten. Danach sollte sie den Russel durchführen und beten. Wenn sie hiernach etwas austreten sah, sollte sie den Wudu durchführen und beten. Das heißt also, etwas austreten sah, wodurch der Wudu ungültig wird und nicht das Istihada-Blut. Weil das ist unmöglich, was soll sie machen. Ja? Gerade wenn es natürlich viel Blut ist, wie es bei manchen Frauen eben der Fall ist. Rabi'a war der Ansicht, dass die Mustahada den Wudu nicht vor jedem Salah vollziehen muss. Es sei denn, aufgrund eines anderen Hadath als des Blutes, dann muss sie den Wudu vollziehen. Ja? Das heißt also, er sagte allgemein, also die Anordnung des Propheten war, mindestens, also das Mindeste, was sie machen muss, ist, wenn ihre Periode vorbei ist, muss sie den Russel vollziehen und dann den Wudu vor jedem Salah vollziehen. Okay? Und er war der Ansicht, jetzt hier sehen wir hier, Rabi'a ist normalerweise der Rabi'a al-Ra'i, der Lehrer von Imam Malik, rahimahullah, dass er sagte, sie braucht den Wudu nicht vollziehen. Es sei denn, sie macht etwas, wodurch der Wudu ungültig wird, und dazu gehört nicht ihr Istihada-Problem. Dadurch gehört nicht ihr Istihada-Problem. Da. Abu Dawud sagte, dies ist auch die Ansicht von Malik, er meint Ibn Anas, rahimahullah. 117. Wenn eine Frau nach der Periode Gelbliches oder Trübes sieht. Das ist eine Problematik für sich. Die Frage lautet, wenn eine Frau Ausscheidungen hat, die eben kein Istihada-Blut sind, sondern sie sind gelblich oder trüb oder bräunlich, was weiß ich, dann ist die Frage, wird das als Teil des Haid gewertet oder nicht als Teil des Haid gewertet? Und manche sagen, es kommt drauf an. Ja? Manche sagen, es kommt darauf an. Und wir schauen uns die Überlieferung an, dann wissen wir die Antwort. Ja? Atiyah, sie war eine derjenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur leisteten, sagte, das Trübe und Gelbliche nach der Reinheit haben wir nicht als Menstruation gewertet. Okay, das bedeutet, dass diese Sachen nicht als Menstruation gewertet werden, wenn sie nach der Reinheit kamen. Das Reinheitszeichen auf, was das nennt man, Al-Qassatul Bayda, eine weiße Flüssigkeit, anhand der die Frau erkennt, dass ihre Menstruation vorbei ist. Und als zweite Möglichkeit ist einfach die Trockenheit, eben, dass eben kein Blut mehr kommt. Das sind zwei Eigenschaften, zwei Ereignisse, an der Hand derer die Frau erkennt, dass ihre Menstruation vorbei ist. Und das bedeutet, dieser Fall, wenn die Trübheit und das Gelbliche danach auftritt, dann würde die Frau das nur wegwaschen und Wudu vollziehen und ganz normal beten. Aber umgekehrt, wenn es während der Haidtage kommt, wird es als Haid betrachtet. Und auch wenn es praktisch, das heißt, wenn innerhalb der Haidphase kommt, eine Frau hat normalerweise zum Beispiel 6 Tage ihr Haid, dann solange das innerhalb der 6 Tage geschieht, wird es noch als Teil des Haid betrachtet. Also eine Frau hat zum Beispiel ihre 6 Tage lang und am letzten Tag, am 6. Tag, sieht sie diese Eigenschaften, die trübe, gelbliche oder bräunliche Flüssigkeit. In diesem Fall betrachtet sie es als Haid und wartet ab, bis das Reinheitszeichen kommt. Auf Arabisch al-Qassatu al-Bayda. Oder eben Trockenheit, Jafaf. Ja, die zwei Sachen. Ansonsten, wenn es danach käme, nach dem Reinheitszeichen, wird es nicht mehr als Periode, als Menstruation betrachtet. Und das ist die richtigere Ansicht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und was dafür spricht, was stark dafür spricht, ist, dass sie eben sagte, radiallahu anha, wir betrachteten das nicht als Haid. Und sie redet als Sahabiya in der Vergangenheit, und das ist zwar nicht die stärkste Beweisform, aber man versteht darunter, dass sie sagen will, so haben wir das zur Zeit des Propheten gemacht, alayhi salam. Nicht nur ich, sondern andere Frauen auch. Und wenn das falsch gewesen wäre, hätte man uns darauf hingewiesen. So, das will sie damit sagen. Ja. Ist, wie ihr seht, diese Argumentation ist ein Argument. Solange wir kein stärkeres haben, halten wir uns auch daran. Aber es gibt natürlich auch stärkere Argumente. Ja, wenn es etwas ist, was der Prophet selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, ist natürlich etwas ganz anderes. Die nächste Belieferung, selbe Hadith in anderen Islam. 118. Wenn ein Ehemann mit der Mustahada verkehrt. Wenn ein Ehemann mit der Mustahada verkehrt, da stellt sich natürlich die Frage, darf sie das ja oder nein? Weil zum Hayd ist es haram. Allah Azza wa Jalla sagte, fa'tazilu an-nisaa fil mahid, das heißt, geht den Frauen bzw. dem Ort des Hayd während der Menstruation aus dem Weg. Die Frage ist eben, geht es um das Blut an sich? Ist das Blut die Illa? Ist das Blut das Grund des Verbotes? Oder weil es Menstruationsblut ist? Tamam? Und die Antwort lautet, weil es Menstruationsblut ist. Und deswegen darf man verkehren, auch wenn die Frau unter Istihada leidet, gesetzlich gesehen. Wenn es andere Gründe gäbe, das zu verbieten, das ist ein anderes Thema. Ja, aber gemeint ist, ist der Geschlechtsverkehr deswegen verboten? Deswegen nicht. Ikrima sagte, Habiba litt an Istihada, aber trotzdem pflegte ihr Ehemann, ihr beizuwohnen. Ikrima berichtet, dass Hamna bin Jahsh an Istihada litt und ihr Ehemann trotzdem mit ihr verkehrte. Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, haben das verabscheut, weil das eben weil es natürlich passieren kann, dass dann der Verkehr stattfindet, obwohl es Haid gewesen ist. Aber es geht ja jetzt darum, dass man weiß, dass es Istihada, oder man ist davon überzeugt, dass es Istihada ist. Darf man es? Die Antwort lautet, ja, man darf es. Warum? Weil das, was Allah verboten hat, ist Haid. Er hat Istihada nicht verboten. Und deswegen, wenn jemand das verbietet, sagen wir ihm, dann beweise das. Ja. Wenn er sagt, ja, weil es passieren kann, dass man Verbotenes begeht, dann sagen wir, toll, wenn jemand im Zweifel ist, ist es was anderes. Also wenn eine Frau jetzt Haid hatte und jetzt nicht sicher ist, ob der Haid vorbei ist oder nicht vorbei ist, dann bleiben wir bei dem, was sicher ist. Bei Gewissheit, oder nicht? Nämlich, sie hat Haid. Umgekehrt das Gleiche. Wir wissen nicht, ob der Haid angefangen hat oder nicht angefangen hat. Bleiben wir auch bei dem, was gewiss ist. Nämlich, sie hat kein Haid. Tamam? 119. Wir machen noch die Hadithe dafür fertig. Wie lange muss die Wöchnerin abwarten? Die Wöchnerin ist ein Nufasa, das ist die Frau, die ein Kind geboren hat und danach blutet aufgrund der Geburt. Salama sagte, die Wöchnerin pflegte zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach der Geburt 40 Tage lang abzuwarten. Und wir pflegten rot-schwarzen Wars auf unser Gesicht zu schmieren. Grundsätzlich gesehen gilt, was sich aus dem Halt ergibt, ergibt sich auch aus dem Nufasa, Nifas. Nifas ist die, das Blut der Wöchnerin. Das heißt also, genauso wie eine menstruierende Frau nicht beten darf und nicht fasten darf und kein Tawaf machen darf und kein, was weiß ich, alles was sie nicht machen darf, genauso und auch kein Geschlechtsverkehr haben darf, genauso darf die Nufasa, die Wöchnerin, das auch nicht. So. Die Frage ist aber, nachdem wir über Haid gesprochen haben und gesehen haben, wie lange der normalerweise ist und wie lange die meisten Frauen das haben und wie viel es höchstens sein kann, wir haben gesagt höchstens 15 Tage, mindestens haben wir gesagt, gibt es keine Mindestanzahl gemäß der richtigen Ansicht. Das heißt, das haben wir geklärt, die Mindestanzahl an Tagen von Haid, die Höchstanzahl an Tagen an Haid. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit der Wöchnerin? Bei der Wöchnerin gibt es keine Mindestanzahl an Tagen. Es kann theoretisch sein, dass eine Frau gebärt und gar nicht blutet und sie betet ganz normal weiter. Tamam? Nur gibt es eine Höchstzahlanzahl? Na, die Gelehrten sind bei der Höchstzahl unterschiedlicher Ansicht, aber die meisten sagen 40 Tage als Höchstzahl. Als höchste Zahl. Das bedeutet als höchste Zahl, dass es auch weniger sein kann. Kann auch 30 Tage sein, 10 Tage sein. Weil es ist ein Irrtum unter manchen Frauen, dass sie denken, sie brauchen jetzt nach der Geburt 40 Tage lang nicht beten. Nein, das ist die Höchstzahl. Es kann sein, dass sie nach 10 Tagen schon wieder betet. Kann auch sein, nach 20 Tagen. Okay? Nur wenn es 40 Tage sind, dann der 41. Tag gilt als Tahara, gilt als rein, dass sie Tahir ist. Tamam? Es kann auch sein, dass 10 Tage lang sie blutet, ein Tag lang nicht und dann kommt wieder, kehrt es zurück, kann auch sein, dann war sie eben einen Tag zwischendurch rein und musste da beten und ganz normal durfte sie fasten. Das ist uns, was auch sein kann, was auch problematisch ist, dass der Nifas übergeht zum Haid. Das heißt, sie blutet nach 40 Tagen und am 41. Tag blutet sie immer noch, aber es war kein Istihada, sondern es ihre Periode ist jetzt gekommen. Könnte auch sein. Ja. Das wäre dann ein Grund, dass sie weiterhin nicht betet. Aber uns geht es jetzt darum, dass wir sagen, wie lange betet sie nicht aufgrund des Wochenbettes. Und da heißt es 40 Tage lang, gemeint ist maximal 40 Tage. طيب. Musa al-Azdiya sagte, ich vollzog die Hajj und ging zu Salama, radiallahu anha. Ich sagte zu ihr, Mutter der Gläubigen, Samura ibn Jundub ordnet den Frauen an, ihre Gebete, die sie aufgrund der Menstruation unterlassen haben, nachzuholen. Sie sagte, sie soll sie nicht nachholen. Wenn eine Frau des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam 40 Tage lang im Wochenbett war, ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr auch nicht an, die während des Wochenbetts verpassten Gebete nachzuholen. Das ist eine Hujja, dieser Hadith, ein Hujja für den Qiyas. Ein Hujja für den Qiyas, ne? Weil wenn das schon bei 6-7 Tagen nicht der Fall ist, dass ihre Gebete, Entschuldigung, wenn sie bei 40 Tagen schon ihre Gebete nicht nachholen braucht, dann erst recht nicht für weniger Tage, weil bei weniger Tage könnte man sagen, das kann man ja nachholen. Da. Und deswegen diese, offensichtlich hat Samura radiallahu ta'ala anhu Ijtihad gemacht und gesagt, wenn sie in diesen Tagen nicht beten braucht, genauso wie im Ramadan die Frau nicht beten braucht, muss sie dann das Fasten nachholen, dann braucht sie auch entsprechend die Gebete auch nachholen. Richtig? Und das ist auch ein Ijtihad im Rahmen seines Wissens, der in Ordnung ist, aber jeder Ijtihad, der einer einem Nass, ja, also einer klaren Überlieferung widerspricht, das nennt man Fasid al-I'tibar. Das heißt, es ist ein Grund, warum man sagt, dieser Ijtihad ist einfach falsch. Ja. Deswegen, also richtigerweise, eine Frau braucht natürlich diese Gebete nicht nachholen. طيب, Ghusl in Folge Menstruation. Umayyah, die Tochter von Abu Salt, sagte, eine Frau von den Banu Rifar, mein Lehrer hatte mir den Namen genannt, aber ich will damit sagen, ich habe es vergessen, erzählte mir Folgendes. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, taban, das ist ein Grund für die Schwäche der Überlieferung, vielleicht auch der Grund, warum der Hadith aus Daif eingestuft wird. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ließ mich auf seinem Sattel mitreiten. Ich schwöre bei Allah, er blieb so mit mir bis zum Morgen. Dann ließ er das Kamel sich niederlassen und ich stieg vom Sattel ab. Da sah ich dort Blut von mir. Es war meine erste Regel. Ich sprang zum Kamel und schämte mich. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam merkte, was mit mir los war und auch das Blut sah, sagte er, was ist los? Wahrscheinlich hast du deine Regel bekommen. Ich sagte, ja. Er sagte, triff Vorkehrungen. Und dann, triff Vorkehrungen, ja, ich achte darauf, dass beim nächsten Mal so etwas nicht passiert. Und dann hol einen Eimer Wasser und gib Salz hinein. Dann wasch den Teil des Sattels, an den Blut gelangt ist, damit ab und danach kehre zu deinem Sitzplatz zurück. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann Khaybar befreit hatte, gab er uns etwas von der Beute ab. Und sie sagte auch, dass sie jedes Mal, wenn sie nach der Periode rein geworden war, Salz in ihr Wasser gab. Als sie im Sterben lag, forderte sie im Testament, dass dem Wasser, mit dem man sie reinigen würde, Salz beigefügt werde. 314. Aisha sagte, Asma ging zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandte Allahs, wie soll sich unser einer nach der Monatsblutung waschen? Sie sagte, sie soll Zizifusblätter, auf Arabisch Sidr-Blätter, ich glaube, man nennt das auch syrischer Christusbaum, ja, das sind die gleichen Blätter, die man benutzt bei der Totenwaschung, die bewirken eine Art Schaum im Wasser. Dann soll sie ihren Kopf waschen und mit den Fingern massieren, bis das Wasser den Haaransatz erreicht. Dann soll sie Wasser über ihren ganzen Körper laufen lassen. Hiernach nimmt sie ein Stück Wolle oder Watte und hält sich damit rein. Sie sagte dann, O Gesandte Allahs, wie soll ich mich damit reinhalten? Aisha sagte, ich wusste, was der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam damit aussagen wollte. Ich sagte, bringe es dort an, woher das Blut herauskommt. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir die Kurzfassung des Russen nach dem Hayd, aber auch natürlich nach der Janaba, weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sie soll Zizifusblätter mit Wasser mischen und den Wudu vollziehen. Dann soll sie ihren Kopf waschen und mit den Fingern massieren, bis das Wasser den Haaransatz erreicht. Wie heißt es? Weil es geht nicht darum, die Haare zu waschen, sondern es geht darum, dass das Wasser an den Körper gelangt und an die Kopfhaut gelangt in diesem Fall. Dann soll sie Wasser über den ganzen Körper laufen lassen. Das ist eine Art Kurzversion, weil sie hat mit den Körperteilen des Wudu begonnen. Aber wie wir schon darauf hingewiesen haben, gemäß der Sunna ist es am besten, nicht einfach nur den Wudu zu vollziehen und dann den Körper abzuwaschen, sondern man beginnt mit den Körperteilen des Wudu und sobald man zum Kopf gelangt, wäscht man ihn. Deswegen, das ist dadurch gelangen die Überlieferung alle in Einklang. Taban, wenn man so macht, wie es überliefert ist, hier ist gar kein Problem, den Wudu erst und danach, dass man sich ganz abwascht. Dann soll sie Wasser über den ganzen Körper laufen lassen. Auch hier haben wir gelernt, dass es Sunna ist, was mit der rechten Körperhälfte beginnt und danach mit der linken Körperhälfte und sich die Füße am Ende dann abwascht. All das sind Sunan des Russen, die hier weggelassen worden sind, weil manchmal ist es ungeeignet, der Person, der man etwas beibringt, jedes Detail zu nennen. Hiernach nimmt sie ein Stück Wolle oder Watte und hält sich damit rein. Das heißt, die Frau hat das nicht verstanden, was meinst du damit, wie soll ich mich damit reinhalten? Dann hat Aisha radiallahu anha eingegriffen. Warum? Weil das ist etwas, wovon man sich schämt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war schamhaft und Aisha radiallahu anha hat, sie war so intelligent und so feinfühlig, dass sie diesen Part dann übernommen hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch immer, was auch die Gelehrten heutzutage brauchen. Es gibt Dinge, denen sie sich schwierig aussetzen können. Da brauchen sie manchmal Hilfe, Unterstützung von anderen. Aber das funktioniert auch nur so, wenn die anderen außenrum auch das in dem Moment, sage ich mal, checken und dann auch rechtzeitig eingreifen. Aisha radiallahu anha erwähnte einmal die Ansar und lobte sie und sagte zu ihnen schöne Worte. Sie sagte auch, eine ihrer Frauen ging eines Tages zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Sie erwähnte dann in etwa denselben Hadith, darin heißt es, ein kleines Stück Watte mit Moschus. Also das heißt auch, dass nicht nur die Watte, sondern auch noch parfümiert wird. Und dann der letzte Hadith aus diesem Kapitel, inshallah, über Al-Hayd und Al-Istihada. In dieser Überlieferung heißt es, Asma fragte, wie soll ich mich damit reinhalten? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, halte dich einfach damit rein. Dann verdeckte er sein Gesicht mit einem Kleidungsstück aus Scham. Der Überlieferer fügte hinzu, und ich fragte ihn auch über den Russel aufgrund von Janaba. Er sagte, nimm dein Reinigungswasser und reinige dich auf beste Art und Weise. Dann gieß Wasser auf deinen Kopf und massiere ihn, bis das Wasser den Haaransatz erreicht. Hiernach gieß Wasser über dich. Aisha sagte, radiallahu anha, welch gute Frauen die Frauen der Ansar doch sind. Ihre Schamhaftigkeit hielt sie nicht davon ab, sich über ihre Religion zu erkundigen oder etwas darüber zu lernen. Radiallahu ta'ala anhun. Und hier ist ein Hinweis eben darauf, dass auf der einen Seite der Mensch, der schamhaft ist, wenn er der Sache aus dem Weg gehen kann, etwas beim Namen zu nennen, und dass eine andere Person, die eher dafür geeignet ist, eine Frau, die mit einer Frau spricht, ist eher geeignet, über schamhafte Dinge zu sprechen, wie in diesem Hadith deutlich wird, als dass ein fremder Mann über diese Sachen spricht. Das gehört also zur Vollkommenheit dazu. Und dass man solche Sachen nur erwähnt, wenn es eben dringend notwendig ist, damit die Person auch versteht, worum es geht. Ebenso zeigt es uns, dass Schamhaftigkeit einen nicht davon, Schamhaftigkeit ist immer gut, zweifellos, aber Schamhaftigkeit darf oder soll uns nicht davor abhalten, uns über unsere Religion zu informieren. Und so gibt es nämlich Menschen, die über Jahre hinweg eventuell beten und Junub sind oder Frauen, die beten und immer noch im großen Hadath sind und ihre Gebete deswegen ungültig sind. Oder Leute, die sich schämen zu fragen, wie der Wudu richtig vollzogen wird und deswegen ein Körperteil vielleicht nicht ausreichend waschen. Eines der bekanntesten Beispiele ist, dass die Leute, wenn sie den Wudu vollziehen, waschen sie sich am Anfang die Hände dreimal, ja, kennt ihr das? Aber danach, wenn sie dann ihre Arme waschen, waschen sie ihre Hände nicht mehr. Obwohl das Waschen der Hände am Anfang des Wudu ist eine Sunna, aber das Waschen der Hände von den Fingerspitzen bis zu den Ellbogen nach dem Waschen des Gesichtes ist Fard, ja, ist ein Rücken des Wudu. Und so kann es sein, dass man, weil man sich schämt, vielleicht zu fragen, dass die Leute denken, wie, der kann mit 30 Jahren immer noch nicht den Wudu vollziehen. Diese Schamhaftigkeit sollte vor Allah azzawajal noch größer sein, damit man hier mit seinem Herrn im Reinen ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.